Ja, ich sag, was willst du? So muss das gehen. Ich bin doch kein Zeuge gegen dich. Bitte schon hier. Oh,